Radio DDR, erstes und zweites Programm. In den letzten Monaten gab es einige Vorfälle, die unsere besondere Aufmerksamkeit erforderten. Einzelne Jugendliche schlossen sich zu Gruppen zusammen und begingen kriminelle Handlungen. Es gab Vergewaltigungen und Erscheinungen des Rauditums. Hier zeigt sich wiederum der negative Einfluss vom Westfernsehen und Westrundfunk auf Teile unserer Bevölkerung. Ich bin 1960 abgehauen, wollte wie alle anderen aus der Schönhauser Allee nach Kanada und bin bis Mannheim gekommen. Bin dann wieder zurück nach Berlin. Shaking all over. Bin dann in die Kneipen gegangen mit meiner Gitarre und hab da rumgebrüllt. Ich habe Bundeskanzler Kiesinger geohrfeigt, weil ich der öffentlichen Meinung in der ganzen Welt beweisen wollte, dass ein Teil des deutschen Volkes, ganz besonders aber seine Jugend, sich dagegen auflehnt, dass ein Nazi an der Spitze der Bundesregierung steht. Wir haben uns die Woche ein, zwei Mal getroffen, 3, 4, 5 Mädchen. Wir haben über unsere Ziele geredet. Und unsere Ziele waren eben unbedingt beruflich unabhängig werden, die Lehre bestehen, eventuell noch eine Sprache dazu lernen, Führerschein, Auto und eigene Wohnung. Das war für uns alle irgendwo das Ziel. Ich hatte alles Mögliche im Kopf, aber nicht unbedingt Abitur machen. Ich bin dann auch vom Gymnasium oder vom Internat geflogen, weil ich mich an die Regeln nicht halten konnte. Also ich durfte das Gelände nicht mehr betreten. Das war das Höchste, was man vom Gymnasium verhängen konnte. Ich habe den Rekord an strengen Verweisen an der Schule gehabt. Ja, das durfte eigentlich unstreitig sein. Danach, 65 bis 68, war ich in Berlin zum Studium. 65 und 69, da war ich im Internat. Es gab einen Arbeitsdienst. Und dann war das ganze Reglement so, wenn man deinen Stubenältesten nicht gegrüßt hat, kriegte man eine Stunde Arbeitsdienst. Wenn man sein Bett nicht richtig gemacht hat, kriegte man eine Stunde Arbeitsdienst. Wenn man irgendeinen Lehrer nicht gegrüßt hat, gab es eine Stunde Arbeitsdienst. Und so war man eigentlich ewig nur am Kartoffelsortieren, am Kohlenschippen, am Laubhaken und was weiß ich. Wir waren eigentlich immer nur am Arbeiten, weil wir dieses Reglement ständig nicht beachtet haben oder es mutwillig irgendwie versucht haben zu umgehen. Ich bin in dieser Kleinstadt ins Gymnasium gegangen. Das war ein Mädchengymnasium auch, ne? Also es war wirklich heile Welt pur. Was meine Eltern sagen, ist schon richtig. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, da irgendwas anzuzweifeln. Die meisten Mädchen aus meiner Klasse sind in die Fabrik gegangen. Näherin, Monteurin. Und meine Mutter war aber so ein bisschen vorausschauend und hat gesagt, Mädel, du kannst eine Lehre machen. Als was eignest du dich? Naja, Büro, Friseuse oder Verkäuferin. Ja, und Verkäuferin ist gut, weil ich kann ja gut reden. Und mein ganzes Umfeld, also meine Mitschülerinnen, lebten in ähnlichen Verhältnissen. Also dass auch da nicht so diese große Rebellion zu spüren war, wie man das immer so vermutet in den 60er Jahren von anderen Jugendlichen oder von Großstädten. Der übliche Kampf des Sohnes gegen den Vater, um sich durchzusetzen. Entwicklung ist Kampf der Gegensätze, sage ich immer. Und anders ging es nicht, weil ich musste mich schon durchsetzen. Mutter versuchte autoritär zu sein, ist ihr nicht gelungen, weil ich sie nicht akzeptiert habe. Und alle Freundinnen, die ohne Vater aufgewachsen sind, hatten das gleiche Problem mit der Mutter. Ich hatte eine Lieblingskneipe, in die ich immer ging. Und eines Tages war meine Musikbox weg. Und da saß ein junger Mann mit einem Plattenspieler und zwei Lautsprechern. Und der legte da immer Platten auf, was mich also sehr irritiert hat. Also das war schon ziemlich blöde. Nur kamen dann natürlich ganz schnell zwei Plattenspieler und dann kam auch ganz schnell ein Mischpult. Und das fand ich dann schon wesentlich beeindruckender. Und da ich zu der Zeit schon eine ganz schöne Plattensammlung hatte, habe ich dann auch als DJ angefangen, als Discjockey angefangen zu arbeiten. Also mir ging es nur um die Musik, dass ich also in der Lage war, meine Programme zu machen und anderen zu vermitteln. Schaschlik und Cornflakes mit Milch. Hallo, this is Paul McCartney. Guten Tag. Fans in Germany. That's good. Guten Abend, this is George Harrison from the Beatles. Hello, this is Ringo Starr. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. Wir haben zum Beispiel hier in Berlin, haben wir gehört, dass es in Hamburg ein Lokal gibt auf der Reeperbahn, nannte sich Star Club. Und unter anderem gab es eine Band, die kam aus England rüber und die hießen die Beatles. Und mein damaliger Freund, der sagte, du, da müssen wir rüberfahren nach Hamburg. Da spielen junge Leute aus Liverpool. Die haben einen Sound drauf, das ist ja sagenhaft. Weißt du was, wir fahren da rüber. Und er hat ja noch eine Vollmacht bekommen von meiner Mutter, dass ich mit ihm mitfahren darf nach Hamburg. Meine Tochter darf mit Herrn so und so, er ist berechtigt, weil er war ja schon 21, volljährig, und ich ja noch nicht, mit 19. Der Star Club. Als sie in den Stapel anfingen, da haben sie endlich das mitbekommen, was sie, glaube ich, noch brauchten. Und da haben sie, glaube ich, den letzten Schliff mitgekriegt im Stahlclub. Da haben wir das gar nicht gesagt den Eltern. Wir fahren zu so einem Rock, zu so einem Auftritt. Wir fahren doch einfach nach Hamburg und gucken uns Freddie Quinn an in einem Musical, haben wir erzählt. Yeah, yeah. Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem Hauptprogramm. Hier sind wieder wir um 20 für Sie um 20 und alle anderen, die uns zuhören. Wir um 20, heute mit viel Musik, mit Hits und Tipps in Stereo. Gleichzeitig SF-Beat-Ersatz, weil heute Ostermontag ist. Diese Lokomotive gehört schon zur Musik Speed Kills der Underground-Band 10 Years After. Geräusch mit Musik verbunden ist ein beliebtes Spiel der Plattenproducer. Angefangen hat es eigentlich mit den Piratensendern, mit Rede Caroline und so weiter. So, die haben wir gehört, Caroline 1, 2 und sowas hier auf Mittelwelle, ganz hinten piepsrig. Entertainment 24 hours a day. AFN FM Berlin, the Great 88 in stereo. Der EFN-Sender, der spielte immer noch eine große Rolle, weil er ja die Leute wieder rausgebracht hat, die wir hören wollten. Ich habe immer viel Radio Luxemburg gehört, die waren immer auf dem neuesten Stand. Und da ich damals sehr oft bis tief in die Nacht Hausaufgaben gemacht habe, habe ich also ständig Radio Luxemburg im Hintergrund laufen gehabt und war also immer voll auf der Höhe, was nun aktuell war. Hit der Woche. Die Bee Gees von ihrem neuen Doppelalbum Odessa mit First of May liefern den Hit der Woche. Da wir an Musik interessiert waren, haben wir natürlich immer dasselbe gefordert. Wir wollten an einem Samstag eine Stunde die Hitparade auf BFBS, Top 20. Das war British Forces Broadcasting Service, das war ein amerikanischer Sender. Die hatten die neuesten Hits und von Platz 20 bis Platz 1 haben wir dann mit unserem Vokabelheft gesessen und haben das quasi nicht gehört, wir haben das aufgesogen. The time has passed us by. Someone else moved in from far away. Liebe Freunde, ich möchte mich erst vorstellen. Ich heiße Gerhard Eisler, bin der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang. Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders, DT64. Deutschlandtreffen 64, richtig. Da war jeden Früh doch, mussten wir doch antreten dort irgendwie. Und da lief DT64 so und dann kam Beatles, haben sie gespielt. Da habe ich gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben höre ich auf dem DDR-Sender, I want to hold your hand, das weiß ich noch. Hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Meine Mutti ist Abteilungsleiter, alle Tage steht sie ihren Mann. Abend. Hier ist SFB. Das war dann der Knaller überhaupt. Jugendwelle Rias 2 auf 943. Jugendwelle Rias 2 auf 943. Schalt dein Radio an. Rias 2 auf 943. Sonnabends. Die RIAS-Treffpunkt-Grüße der DDR-Jugend. Die besten Grüße sendet der Simson Rocker an seine beste Freundin Kerstin, ihre leuchtturmhafte Schwester, an die Rockerbraut Ilona, Supergirl Blondie, Handwagenpenner Hannes und an die blasse Manuela. Verena in Pankow und Simone in Leipzig werden ganz herzlich von Ulf aus Oranienburg gegrüßt. Hatten, Mäusi, Steffen, Schnattel und Vanja grüßen alle Zittauer und Löbauer, vor allem Lot und Hasch. Oberförster Pudding grüßt Matsch, Sirup, Herbert, Igor, André und alle Lübbener Hinterblieben. Whisper to her wind, whisper to her wind, whisper to her wind, lift the wind. Whisper. Plötzlich nach einer bestimmten Zeit hat immer irgendjemand Grüße bestellt zum Beatzentrum Jessen und hat unsere Veranstaltung durchgegeben. Und dann wurde auch dann uns vorgeworfen, dass wir unsere Veranstaltung sogar im westlichen Rundfunk bekannt gemacht worden sind. Schneiden Sie mit. Bitte schneiden. Bitte schneiden. Und das ist die Nummer 35 aus der amerikanischen Hitparade. Die Monkees, wieder mal Stammgäste in den US-Charts mit Teardrop City. Tonbandgeräte waren wohl schon im Umlauf, waren aber relativ teuer. Und nicht jeder hatte eins. Ich hatte ja eins. Und ich habe ja auch wie wild mitgeschnitten. Und aus diesem Grund habe ich ja auch fast alle interessanten Sendungen gehört. Wenn man so 5 Mark in der Woche irgendwie zur Verfügung hatte, wenn man noch nicht gejobbt hat oder nebenbei. Und damals kostete eine Single 4 Mark 75. Den Preis, den habe ich immer noch eingebrannt, eine Langspielplatte 21. Da musste man schon sich sehr genau überlegen, was kaufe ich nicht. Und in der Clique oder im Freundeskreis sehr genau absprechen, damit nun noch nicht alle die gleiche Platte kaufen. Das wäre unsinnig gewesen. Es gab einen Plattenring in der DDR, das wussten die wenigsten. Da wurden Platten ausgetauscht. Und immer jemand, der eine gute Platte hatte, der konnte dort mit einsteigen. Das Zentrum war in Leipzig. Und dann wurden die Platten über Tonband aufgenommen und wurden dann getauscht. Also wir haben dann geheiratet und dann haben wir der Ehestandsdarlehen uns geholt. Und hatten wir also plötzlich Geld. Und da hat meine Frau gesagt, wir werden einen Schallplattenladen aufmachen. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht dein Ernst sein, ich kann doch nicht meine Platten verkaufen. Und da sagt sie, naja, wir machen ja auch Ankauf, da kriegst du ja alles wieder. Und da hat sie mich überzeugt. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. 1966 spielte John Lennon ja eine Rolle in dem Film Wie ich den Krieg gewann. Und der Film wurde in der Lüneburger Heide gedreht. Und das war ja praktisch bei uns quasi vor der Haustür. Die Beatles waren sensationell neu. Neu war ja auch für uns auch zum Beispiel die Frisuren, die waren ja so sensationell neu, eben die langen Haare. Wobei für uns alte Rock'n'Roller war das ja gar nicht so neu, die haben sie nur nach vorne getragen. Rock'n'Roller haben lange Haare nach hinten getragen. Anlässlich dieser Filmaufnahmen wurden John die Haare abgeschnitten. Und auch wieder die Jugendzeitschrift Bravo schrieb dann einen Wettbewerb aus. Die abgeschnittenen Haare von John Lennon wurden verlost an diejenigen, die ein Gedicht zum Thema verfassten. John Lennons abgeschnittene Haare. Auch da war meine Mutter mit infiziert. Und wir haben jede Menge Gedichte geschrieben. Wir waren also im Dichterfieber. Und dann habe ich also gedichtet. Da schaut der John so traurig drein und denkt, wie sehe ich jetzt bloß aus? Das Haar ist ab, oh Schreck, oh Graus. Und schnitt ihm ab so manche Strähne. Jetzt hat der John eine Minimähne. Und meins hat gewonnen. Die Locke wurde mir dann per Post zugeschickt. Und ich habe dann das Gedicht auf einen Zeichenbogen geschrieben, so schön wie ich nur konnte, und habe die Locke dann dazu arrangiert und das Zertifikat dazu, habe das eingerahmt und das hing in meinem Jugendzimmer an der Wand, weithin sichtbar. Und das war also mein ganzer Stolz. Damals gab es ja so eine Glaubensfrage, Stones oder Beatles, wobei die richtigen Fans natürlich immer beide genommen haben. My sweet Lady Jane. Der Rock rutschte erst hoch zum Knie, dann übers Knie 10 cm breit, dann noch höher. Und wir, die ganz gute Beine hatten und recht schlank waren, die haben dann wirklich gesagt, so und jetzt richtig kurz, das heißt Po bedeckt. Just heed this plea, my love. On bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. Und auch in der Schule, also das war eigentlich selbstverständlich, Mini wurde getragen, bis es gerade so ging. Das war die Zeit, die kam dann zusammen, Strumpfhosen plus kurzer Rock. Das sah einfach toll aus. Und weiße Stiefel, selbstverständlich, ja. Ja, hatte ich wohl auch. Das war ja Mode. Das ist ja so, dass die Mode wirklich, die wechselte ja dann von Jahr zu Jahr. Es war ja jedes Jahr für uns. Und wer modisch orientiert war, das heißt, man darf nicht vergessen, es war ja mein Beruf. Life is secure with Lady Jane. Ein ganz neuer Strumpf. Hudson Astrolog. Astrolog. Aufregend schick, wie kaum ein Strumpf zuvor. Neues Garn, faltenfreier Sitz, lang genug für den kürzesten Rock. Für die Mode von morgen, Astrolog von Hudson. Es bedeutet ein Stück, ein großes Stück Freiheit. Ja, nicht nur Bewegungsfreiheit, sondern man fühlt sich auch ganz anders, wenn man dann sich frei bewegen kann. Kurzer Rock und diese Strumpfhalter, das ging gar nicht. Das ging ja gar nicht. Das ging ja dann ziemlich schnell. Also von Mitte 60 bis Ende 60 war ja auf einmal alles möglich. Mit Vollbärten, mit Schnurzbärten, mit langen Haaren, mit Schulterlang. Und die Musikindustrie hat es ja quasi vorgemacht. Man hat ja dann immer irgendwann mal die Auswahl, geht man zum Augenarzt oder zum Friseur. Wenn die Haare dann an der Nase sind, spätestens muss der Pony weg. Man sah im Privatleben immer ganz anders aus als zu Hause. Da hat man dann wieder anders gekämmt. Daher kommt zum Überbleibsel auch immer noch ein Kamm in der Tasche, habe ich heute noch. alles in allem war es eigentlich eine Kurzhaarfrisur, aber eben sehr kantig und schon recht außergewöhnlich für die Zeit. Und eines Tages, als ich vom Friseur nach Hause kam und mir solche Frisur hatte schneiden lassen, schlug dann meine Mutter die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie das nun absolut nicht in Ordnung fand. Das war ihr zu fremdartig und so durfte ihre Tochter, also ich, nicht rumlaufen. Und da gab es nichts. Sie nahm die Schere und hat die Haare nachgeschnitten, sodass ich dann wieder in ihren Augen anständig aussah. Ladies and gentlemen, please welcome warmly Country Joe the Fish. Anfang der 60er Jahre hat man ja nur Jeans getragen. Da kamen damals die Lee Jeans mit Knöpfen raus. Und die hat man gekauft. Und dann lief man da mit dem Zeug, also als Ex-Ossi sowieso, gab es nur Jeans und Jeansjacke. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're certainly delighted to be here today. I'd like to start off our portion of the show by giving you a taste of a little something we call rock and soul music. Jeans war für uns ein Statussymbol. Da wusste man auch schon, die ersten Erwachsenen regen sich darüber auf. Erstes Kopfschütteln, so nach dem Mund, müssen die so eng sein. Und man konnte zum Teil da gar nicht richtig drin laufen. Die musste man natürlich andauernd wieder ausziehen im Unterricht. Und nachmittags hat man sie wieder eine Stunde getragen. Am Wochenende dann wieder nicht. Dann war man zu Hause. Die durften ja gar nicht wissen, dass man sowas hat. Das war ein Riesenaufwand, den man nur wegen seiner Hose da irgendwie betrieben hat. Aber deswegen sagt mir natürlich eine Jeans mehr als anderen Leuten jetzt. Meine ersten Jeans hat meine Oma, da war ich in der 9. oder 10. Klasse, da durfte man zu meinem Onkel nach dem Westen fahren. Da hat sie mir ein paar Mustang mitgebracht, das weiß ich noch. Die haben aber nicht richtig gepasst, das hat mich immer geärgert. Die waren so ein bisschen weit. Ja. So um 63, 64 gab es den ersten Hosenschlag. Da kannst du heute ein Zelt draus machen aus den Hosenbeinen. Ja, riesen Dinger. Ich habe da irgend so ein altes Foto, da steht auf einer Brücke im Wind, sieht aus, als hätte ich einen Rock an. Im Knie ganz eng und unten unglaublich flatterig. Da rannten dann auch schon Mädchen am Kudamm rum, oben ohne, also ohne BH, ohne alles. Und das war nicht ganz so meine Linie. Ich habe natürlich gesagt, oh, die haben ja Mut und so. Aber das war für mich dann eine Nummer zu hoch oder war nicht meine Liga. Ein ganz anderes Thema, das die Gemüter erregt. Die sogenannten Gammler. Wer hat den Mut, für euch sich zu schämen? Wir. Wer lässt sich unsere Zukunft nicht nehmen? Wir. Wer sieht euch alte Kirchen beschmieren und muss vor euch jede Achtung verlieren? Wir. Wir. Wir. One, two, one, two, three, four. Man sagte das Wort Gammler. Gammler waren die Leute, die dann schon so ein bisschen vom Outfit her anders waren. Die wurden zum Teil wirklich zu Unrecht angegriffen. Das war so damals, auch so Ende 60, irgendwie so, dass man nicht mehr so richtig wusste, wo gehörte man hin. Man wusste nicht, Ausbildung oder Arbeiten und lohnt sich das überhaupt? Und man war einfach nur unterwegs, hat irgendwo dumm rumgesessen, hat gewartet, bis der Tag vorbei ist und hat einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Also merkwürdige Phase irgendwo. Und dann wurde mir das zu langweilig. Die jungen Leute, die aus vielerlei Gründen sich als Gammler gebärden und meinen, dass sie sich dabei wohlfühlen, sind doch Menschen aus unserer Mitte. Auch wenn sie sich in ihrer äußeren Erscheinung und in ihrem Auftreten absichtlich außerhalb der gesellschaftlichen Normen bewegen. Der Staat hat die Pflicht, die Bürger vor Belästigungen zu schützen und er muss groben Ärgernissen begegnen. Aber wir wollen bitte nicht voreilig den Stab über junge Menschen brechen, aus denen vermutlich in den meisten Fällen etwas durchaus Vernünftiges werden wird. Okay, beautiful, yeah. Gammler waren ja in dem Sinne arbeitsscheu, in dem Sinne auch im Osten gab es keine arbeitsscheu. Wer nicht arbeiten wollte, ging nach Regis Breiting in die Kohle. Und wer gar nicht mehr wollte, durfte in Mansfeld Kupfer buddeln. Ja. Zweite Stufe Arbeitserziehungskommando. Das waren aber wirklich sehr erzieherische Maßnahmen. Danach, die Leute waren meistens geknickt. Ja. Diese Platte ist ausschließlich für reife Menschen bestimmt. Ich bitte daher alle Jugendlichen unter 18, den Raum umgehend zu verlassen und ihn nicht eher zu betreten, bis diese Platte abgespielt ist. Jugendliche, die diese Platte ohne Wissen und Aufsicht Erwachsener aufgelegt haben, fordere ich auf, den Tonarm sofort abzuheben. Liebe Freunde, ich will zu Ihnen von einem Wunder reden, das uralt ist. Vom Wunder der Triebe. Es wurde relativ nüchtern behandelt. Also hauptsächlich so die biologischen Aspekte, was so Gefühle angeht, nicht so sehr. Da haben wir halt untereinander uns auch ausgetauscht, wer denn was erlebt hat und so. Wir haben damals sehr viel praktiziert, Learning by Doing. Ja, hat man doch sehr viel lernen können miteinander. Weil wir wurden ja nicht aufgeklärt und wir haben wahrscheinlich sehr viel von Älteren gehört. Oswald Kolle gehört ja auch so in diese Ecke, der zum ersten Mal das Thema aufgebracht hat. Ich will mit dir schlafen. Jetzt. Das hast du noch nie gesagt. Oswald Kolle war eine glatte Lachnummer. Dies ist kein Happy End. Dies kann nur der Anfang einer reicheren sexuellen Beziehung sein, die auch die seelische Bindung des jungen Ehepaares vertiefen wird. Es gab einen gewissen ungeschriebenen Fahrplan. Na, der lautete einfach, bitte nicht anfassen. Ja, und dann beim mehrmaligen Treffen, dann hat sich dann rauskristallisiert, wird es was, mit dem man gehen konnte. Ich kannte keine, sagen wir mal, die beim ersten, zweiten Treffen mit jemandem überhaupt ins Bett, sagte man damals, ins Bett gegangen ist, ja, ne? Ich habe ja als DJ gearbeitet und immer wenn ich mal aufs Klo musste, habe ich Satisfaction aufgelegt, weil die läuft glaube ich 3,45 und das habe ich gerade so geschafft. Wenn man die richtige Musik gefunden hat, dann hat man die Kneipe vollgekriegt und wenn nicht, dann eben nicht. Und da gab es so zwei, drei Leute, die galten schon so als Mini-Stars in der Szene, also ich auch. Ich hatte da immer eine Trompete dabei und eine Posaune und hab dann immer dazwischen gequakt und bin rumgehopst wie ein Blöder auf der Diskothek und hab da mitgetanzt, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Also gegen meine Überzeugung geht immer gar nichts. Es gab unterschiedliche Diskotheken. In der Diskothek, in der ich mich hauptsächlich aufgehalten habe, das wurde als Underground-Musik bezeichnet. Also nicht Top 20 rauf und runter oder die Top 10, sondern da hat man auch schon mal eine ganze Langspielplattenseite gespielt. Das behagte auch meinen Eltern nicht so, wenn ich abends in die Diskothek ging, wo sie nicht wussten, wer hält sich da noch auf. So richtig ausgehen, wo sie dann keine Kontrolle mehr drüber hatten. Das war also nicht so sehr in ihrem Sinn. Also Saufen war angesagt? Ja, Cola und Säfte und manchmal auch schon Cola mit Schuss. Bier wurde viel getrunken. Aber es war ja damals dieses berühmte Dessauer Dünnbier. Ja, da waren die Leute nicht so schnell besoffen. Cognac war was für die Alten. Natürlich ein Bier hat man aber zugetrunken, Wein weniger. Das war auch so deutsch, war nicht so toll. Denn diese Pfeffi-Periode, das wäre es ja auch mal. Aber es war immer so, es war ja auch billig. Also bei uns war mehr Alk, Hasch wenig. Berliner Schüler, und zwar so in der Mittelstufe, Obersekunda, und rauchen Haschisch. Was haben Sie eigentlich davon? The continent of Atlantis was an island. Nun, ich denke, in the area we now call the manchmal habe ich ein sehr schönes Erlebnis. So great an area of land. Die Umwelt verändert sich. Ich brauche nicht mehr an morgen zu denken. Ich brauche nicht an gestern zu denken. Ich habe einen völlig anderen Eindruck von meiner Umwelt. Die Farben werden intensiver. Die Musik. Ich habe eine andere Beziehung zur Musik. Man fühlt die Musik so richtig mit. Die erste Haschisch- und Grasszene war ja genau 30 Meter von meinem ersten Laden entfernt am Ludwig-Kirch-Platz. Das war die erste fette Szene in Berlin. Und einer von unseren Freunden, der ist dann mal losgegangen und hat was gekauft, und dann haben wir das geraucht. Und da habe ich dann zu meiner Frau am nächsten Tag gesagt, das schmeckt so geil, das mache ich nie wieder. Und dann gab es so Tanzsäle, so Gaststätten, die hatten noch so einen Saal nebendran. Und die haben dann eben Nachwuchsbands beschäftigt, die dann auch immer die Hitparade gespielt haben. Die spielten immer drei Stücke und dann kam so ein Pausenzeichen und dann musste man sich wieder setzen. Die spielten immer schon die möglichst aktuellen Stücke aus dem Radio. Warum sollte ich immer nach Berlin fahren und nach Leipzig, um sowas zu hören? Also habe ich mir gesagt, holst du die Musiker, die ich in Berlin kennengelernt habe, mit denen habe ich Kontakt aufgenommen, bringst du die nach Hessen. Man musste natürlich erstmal einen Saal haben. Man musste eine Band haben oder man musste einen bestimmten Namen haben und dann konnte man die Veranstaltung erstmal anmelden. Wir mussten damit zur FDJ-Kreisleitung und mussten uns dort die Bestätigung holen. Und mit dieser Bestätigung sind wir dann zur Polizei gegangen und haben die Veranstaltung angemeldet. Machte ganz ruckartige Bewegungen, tanzte mit den Füßen und mit den Händen. Naja, so Freistil. Man ging immer mit einer Partnerin auf die Tanzfläche, aber je nach Stück gab es eben Spezialisten, die irgendwas besonders gut konnten an Bewegungen. Und es waren alle da, man wusste aber nie so genau, wer jetzt gerade mit wem tatsächlich nun zum Schluss noch auf der Tanzfläche ist. Es mussten 60% Osttitel gespielt werden und 40% Westtitel, die aber offiziell eingeführt worden sind, wie eine Lizenzvorlage. Also unter dem Motto, Jimi Hendrix sich aus dem Beatclub rausnehmen und abends spielen, das war eigentlich nicht erlaubt. Ja. Und das waren eben die Titel, wo in der Aberliste dann stand, Eigenkomposition. Ja. Dann stand, oder Rolling Stones, wer ist immer noch, The Last Time, haben sie geschrieben, zur letzten Zeit. Wir hatten das Glück, die Leute, die uns da kontrolliert haben, die hatten von sowas keine Ahnung. Wa? Und das war unser Plus. Wa? Genossen, mit der Monotonie des Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Das ist alles keine Klasse. Wenn ich gesehen habe, welche Steine man uns da in den Weg geworfen hat, um diese Veranstaltung nur durchzuziehen, das war erheblich. Das ging ja bis ins Familiäre rein. Also mein Vater hat damit Ärger bekommen, ich persönlich auch, aber ich habe das leichter abgeschüttelt, bis es mir dann zu viel wurde. Das hat dann keinen Sinn mehr gehabt. Ja. Und deswegen habe ich dann auch damit aufgehört. Ja. Ist der lang erwartete Moment gekommen. Raketen steigen zum Himmel. Und da rollen die Steine auch schon auf die Bühne. Arme werden geschwenkt, die Zuschauer springen in die Höhe. Und dann standen diese fünf Typen, sehr bunt angezogen, auf völlig unorthodoxe Weise für den Betrachter irgendwo in der Gegend rum und haben einen Riesenkrach gemacht. Die haben ihre Shows damals immer angefangen mit Everybody Needs Somebody to Love. Und das rumste dann unheimlich. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Und schon war die Bühne voll. Oh, und da versucht man das Podium zu stürmen. Einigen Besuchern ist es gelungen, auf das Podium zu kommen, aber die Polizei versucht hermetisch einen Cordon zu bilden. Den zu durchbrechen, wohl doch ein bisschen schwierig sein sollten. Aber da, einer ist schon mitten unter den Stones auf der Bühne. Zieht andere hinter sich her. Aber wenn das so weitergeht, dann werden selbst die kampferprobten Steine weich werden. Die haben vor der Bühne hatten die einen Schmierseifestreifen hingepackt und so Absperrgitter. Also die haben schon damit gerechnet, dass möglicherweise jemand an die Bühne ran wollte. Und die war ja leicht begehbar. Mick Jagger, der Sänger, schwenkt leichtsinnig sein Jackett durch die Luft. Und schon ist ein Fan vom Boden hochgesprungen, hat es ihm in blitzeschnelle entrissen als begehrtes Souvenir. Und dass ihn viele seiner Freunde beneiden werden, wenn er es heil nach Hause bekommt. Beinahe hätte er den armen Mick mit vom Podium gerissen. Und die standen dann alle auf der Bühne und die Stones sind geflitzt. Die waren verschwunden. Und dann gab es also da eine halbe Stunde Pause mit beschwichtigenden Worten vom Sprecher. Da gab es den Waldbühnensprecher. Und der kriegte dann die Leute auch tatsächlich wieder runter von der Bühne und die Gitterchen wurden wieder aufgebaut. Und wenn die Band jetzt gerade singt, This Could Be The Last Time, dann könnte das beinahe symbolisch sein, dieser Titel. Denn es könnte das letzte Mal sein, dass wirklich eine solche Veranstaltung hier abgehalten wird, wenn sich die Fans weiterhin so außer Rand und Band zeigen werden. Und dann kam Satisfaction und da war die Bühne wieder voll. Unglaublich. Ja, und dann war vorbei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit wilden Krawallen und Ausschreitungen begann und endete gestern das Auftreten der englischen Rolling Stones-Truppe in der Westberliner Waldbühne. 73 Personen wurden verletzt, 32 von ihnen mussten mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. Es ist jetzt 4 Minuten nach 18 Uhr und an der Ecke Joachimsthaler Straße, Kurfürstendamm, hat sich ein Teil der Demonstranten vom Wittenbergplatz, von der Vietnam-Demonstration, zusammengerottet und sperrt hier eine Fahrbahn des Kurfürstendamms. Bürger, Bürger. 64, 65, 66 fange ich an, politisch zu denken. Also schaffe die BZ ab. Also die Springerpresse schafft man dann ab als progressiver Jugendlicher. Man fängt sich an zu orientieren und hab dann angefangen, so ein bisschen zu denken. Und das geht dann aber durch die ganze Stadt. Achtung, hier spricht die Polizei. Die dritte und letzte Aufforderung. Dritte und letzte Aufforderung. Räumkette Marsch! Und irgendwann, als die Medien dann nicht mehr aufhörten, darüber zu berichten, hat man sich, Mann heißt immer ich, hat man sich da mal hingesetzt, mit anderen Leuten geredet, die einfach mehr darüber wussten und hat dann mal nachgefragt, was ist denn da eigentlich passiert? Warum haben die denn demonstriert? Und wie kam denn das überhaupt, dass man da einen Passanten erschoss, der ja im Grunde genommen weder Gewalt ausgeübt hat, noch irgendeine Waffe bei sich hatte, nichts? Wer hat das Recht, jemanden während einer Demo zu erschießen? Der Kudamm war jeden Sonntag voll mit irgendwelchen Demonstranten, die da im Rhythmus da einher hopsten Ich war da auch ein paar Mal dabei. Und haben uns das angesehen. Aber ich habe nicht mitdemonstriert. War so unpolitisch, dass ich gesagt habe, auch im Grunde genommen, mir geht's gut. Dies ist allerdings ein Teil der Demonstration, der nicht genehmigt ist. Denn die genehmigte Demonstration mit den polizeilichen Auflagen, würden Sie mir freundlicherweise nicht in mein Mikrofon quatschen. Ich habe Ihnen das nicht zur Verfügung gestellt. Dann hauen Sie ab. Die genehmigte Demonstration ging nur bis 18 Uhr. Man wird hier von Demonstranten immer wieder darauf angesprochen, denken Sie mal daran, wie es in Vietnam zugeht. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Man hat das zwar wahrgenommen, aber in der Dimension, wie in Großstädten, ist das in der ländlichen Gegend nicht so angekommen. Ja, in der Form konnte ich mir das auch schwer vorstellen. Weil sicherlich wurde mir damals schon klar, wenn man etwas verändern möchte oder wenn irgendwelche Zustände nicht in Ordnung sind, dass man dann vielleicht schon mal irgendwie dagegen vorgeht. Allerdings wäre es mir persönlich wohl fremd gewesen, jetzt in der Form so radikal vorzugehen, auf die Straße zu gehen. Mit dieser Westberliner Studentenszene hatten wir, da war die Mauer zu, was sollte sein, da hatten wir keine Kontakte da. Hier spricht Prag, der freie, legale Sender des tschechoslowakischen Rundfunks. Das war der 21. August, das war mein Geburtstag. Und ich kann mich erinnern, ich habe also eigentlich den ganzen Tag am Radio gesessen und das hat mich doch sehr betroffen. Liebe Freunde, der tschechoslowakische Rundfunk beendet seine Sendung. In unserem Hause sind bereits ausländische Soldaten. Wir verabschieden uns nun von euch. Haltet uns die Daumen. Von nun an stammen sämtliche Meldungen dieser Station nicht mehr aus unserem Munde. Unter uns haben wir uns viel darüber diskutiert, ja, und haben auch ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, weil viele dachten, ja, der Dubček, der macht ja schon mal, alle haben ja gehofft, dass man das die Richtung wehren könnte. Ja. Für mich war der Einmarsch der Russen in Prag 68 eine ganz schlimme Sache. Der Dubček war für mich ein Held, ein Mensch, der Menschlichkeit rübergebracht hat in seiner Person und der auch den Freiheitsgedanken eines Volkes in Worte zu fassen verstand. Das hat mich immer getroffen, sowas. Diese Warschauer Pakt-Mafia, das hat mich immer ziemlich getroffen. I had a dream last night. I have a dream. What a lovely dream it was. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das auch mit anderen Jugendlichen öfter mal gespiegelt haben, verglichen haben, wie ist das eigentlich in anderen Ländern, und zu dem Schluss gekommen sind, hier kann man doch schon in bestimmten Segmenten klarer und deutlicher mal seine Position vertreten. Sicher, wenn man die Grenzen überschreitet, gibt es auch Ärger, darüber kann man sich dann auslassen. Aber Pressefreiheit, Meinungsfreiheit mit den entsprechenden Einschränkungen hatten wir jedenfalls damals das Gefühl, immer noch bedeutend besser dran als so manch anderes Land. Und da kamen wir eigentlich ganz gut mit zurecht. From that kind of scene. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Das war schon die erstrebenswerte Form, die Demokratie. Denn etwas anderes hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man jetzt von oben vorgeschrieben kriegt, wie man zu leben hat und wo man zu leben hat. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also es ist ja nicht so, dass ich gegen die DDR oder gegen den Staat war. Dazu bin ich ganz anders erzogen, weil ich hatte bis zu bestimmten Sachen meine Meinung dazu. Und die konnte man nicht immer so sagen, wie man wollte. Also auch im Interesse der Eltern hat man sich da ein bisschen zurückgezogen, hat sich in dem Freundeskreis darüber unterhalten. Und da sind ja auch die politischen Witze entstanden. Good morning. What we have in mind is breakfast in bed for 400.000. Wir waren ja leider nicht in der Lage, dahin zu fahren. Es gab ja auch viele Deutsche, die da waren. Wir haben das bewundernd gesehen und waren wir fasziniert, dass sowas überhaupt gibt, so viele Menschen zu mobilisieren auf eine friedliche Art. Freedom, freedom, freedom, freedom. Da kann ich mich indirekt an eine Geschichte erinnern. 1969 bin ich mit einem Freund in London gewesen, außerhalb Londons, in einem Ortsteil, der hieß Crystal Palace. gab es einen Campingplatz. Und da trafen sich alle Leute, die genauso komisch drauf waren wie wir. Und da zelteten neben uns ein paar junge Leute, die hatten ein weißes Zelt und mit Farbe drauf geschmiert Woodstock. Und ich dachte, ach guck, das ist ja schon mal nicht schlecht. Im Gespräch haben wir festgestellt, die kamen daher. Patchouli und Marihuana-Duft vermischte sich fortan mit dem Gestank der Notdurft von 400.000. Und zu allem Überfluss kam dann auch noch ein lang anhaltender, sehr starker Regenguss, der das Gelände schnell in eine riesige Schlammlandschaft verwandelte. Und die meisten mussten die Nacht in triefend nassen Kleidern verbringen. Da entstand das Wir-Gefühl von Woodstock, das einmalige Zusammengehörigkeitsgefühl, das jedem, der dabei war, immer in Erinnerung bleiben wird. Plattenpedro gibt es bis heute. Wir haben heute etwas über 100.000 Teile Schallplatten. Ich war aber auch schon mal über eine Viertelmillion. Meine Vision war, und die kam durch das spätere Studium dann auch, man sollte sich nicht zu irgendwas zwingen lassen. Das habe ich bis heute beibehalten. Wir fahren auch heute noch zusammen zu irgendwelchen Konzerten und sowas. Wir waren jetzt bei Clapton, waren wir dann 15. Oktober fahren wir nach Berlin zu Joe Cocker. Wir waren jetzt im Mai, waren wir bei Pink Floyd, also Roger Waters in Leipzig war das und so. Damals hatte ich den Traum, einmal möchtest du die Beatles auch im Konzert erleben. Und alles, was daraus geworden ist, das war jetzt vor einigen Jahren, als Paul McCartney seine Welttournee machte. Und da habe ich ihn in Hannover dann zum ersten Mal live erlebt. What would you do if I said I had a tune? Einmal Fan, immer Fan. Would you stand up and walk out on me? Es war eine tolle Zeit. Lend me your ears and I'll sing you a song. Ich höre immer das Wort Selbstverwirklichung. Da kann ich nur drüber lachen, das habe ich auch schon gehabt. Die Sehnsucht nach persönlicher Entfaltung, die wir ja, meine Generation ja eigentlich durchgedrückt haben gegenüber den Eltern. Sämtliche Generationen davor mussten sich immer dem Bild der Eltern angleichen und wir waren die Ersten, die sich umgedreht haben. What do I do when my love? Here's where does it bore you to be alone? No, no, no. How do I feel at the end of the day? I said because you're on your own. I tell them you say no more. Only can love my friend. I got somebody. Woodstock war fast überall. Jugendkultur in Deutschland der 60er Jahre. Feature von Meinhard Stark. Ton Peter Awar, Regieassistenz Roman Neumann, Regie Nikolai von Koslowski, Redaktion Dieter Just. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk und Radio Bremen 2008. Nächsten Sonntag in der Reihe Freistil das Feature Revolution der Klänge.